Tarkan, der König des türkischen Pop. Tarkan Tevetoğlu, bekannt als Megastar, ist einer der bedeutendsten Künstler der türkischen Musikgeschichte. Geboren am 17. Oktober 1972 in Alzey, Deutschland. Zog Tarkan mit seiner Familie in jungen Jahren in die Türkei. Schon früh zeigte er Interesse an Musik und in den 1990er Jahren revolutionierte er mit seinem einzigartigen Stil und seiner charismatischen Ausstrahlung die türkische Popmusik. Sein Durchbruch gelang ihm 1994 mit dem Album Acayipsin, das ihn schnell zu einem Star machte. Doch der weltweite Erfolg kam 1997 mit seinem Hit Schmark, der auch international bekannt wurde und oft als Kiss Kiss gejubelt wurde. Dieses Lied machte Tarkan nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa, Amerika und Asien berühmt. Neben seiner Musik ist Tarkan auch für seine fesselnden Live-Auftritte bekannt. Mit seiner energiegeladenen Bühnenpräsenz und seiner Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, hat er Millionen von Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Seine Musik verbindet traditionelle türkische Elemente mit modernen Popklängen, was ihm eine einzigartige Position in der Musikszene verschafft. Tarkan ist jedoch nicht nur ein Musiker, sondern auch ein engagierter Umwelt- und Tierschützer. Er hat sich oft für soziale Projekte eingesetzt und gilt als Vorbild für viele. Mit über 15 Millionen verkauften Alben ist Tarkan zweifellos eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der türkischen Musikszene. Seine Lieder wie Dudu, Kuzu Kuzu und Yola bleiben unvergesslich und prägen weiterhin Generationen von Musikliebhabern. Tarkan hat bewiesen, dass Musik eine universelle Sprache ist, die Menschen weltweit verbindet. Er bleibt ein Symbol für moderne türkische Musik und wird oft als König des türkischen Pop bezeichnet. Taşıyım ya ben, yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla.